نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم. Wir beginnen mit der Lektion 15 und bevor wir das tun, noch ein paar Gedanken, noch ein paar Bemerkungen über das, was wir in der letzten Lektion unter anderem besprochen haben. Und wir haben ja einmal über die Nahla, über die Biene, Nahl, die Bienen, und einmal über die Nahla, die Dattelpalme, gesprochen. Und über beide gibt es Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die wirklich sehr viel Stoff zum Bedenken geben, uns wirklich nachdenklich machen sollten. Einmal heißt es in einer Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا, dass das Gleichnis des Gläubigen ist wie die Biene. Sie isst nichts, außer es wäre rein und gut, und sie gibt nichts wieder, außer dass es rein und gut wäre. Und das ist bei Sahih ibn Hibban aufgeführt und ein ähnlicher Wortlaut des Hadithes ist bei Ahmed aufgeführt. Also wie sollte dann der Gläubige sein? Er sollte sehr fleißig sein, er ist sehr bestrebt, sehr bemüht, er nimmt nur Reines und Süßes zu sich. Ja, also auch nicht nur seine Nahrung, sondern alles, was er sich zuführt an Lesestoff, an dem, was er schaut, mit dem, womit er sich beschäftigt. Und natürlich aber auch die Nahrung. Und Man weiß, dass eine Biene, wenn sie mal aus Versehen bittere oder giftige oder schädliche Stoffe, weil sie dachte, es wäre Nektar, zu sich genommen hat, dann wird diese von den anderen Bienen vernichtet. Ja, also das gibt's gar nicht. Das geht gar nicht, dass sie etwas anderes als Reines und Süßes zu sich nehmen würde. Von der Biene ist also nur Khair, nur Gutes zu erwarten. Und man kann ja gar nicht sagen, Honig wäre giftig oder schädlich. Das gibt's ja gar nicht. Also Honig ist nur gut, kann nicht verderben. Ja, und der Biene, der ja die Honigherstellung befohlen wurde, sie gehorcht ja, und das, deswegen ist ja auch alles so gut und so rein und so nützlich, weil sie ja nur ihrem Herrn gehorcht. Fasluki subula rabbi ki dhulula, und zur Folge wandle auf den Wegen deines Herrn in voller Demut, in vollkommenem Gehorsam. Ja, und deswegen, weil sie das also alles nur im Gehorsam Allahs tut, deswegen ist ihr Output, ihre Produktion auch die beste und die nützlichste, die reinste und die süßeste. Ja, und dann gibt es ein anderes Hadith, bei Tabarani aufgeführt, und einen ähnlichen Wortlaut gibt es bei Sahih al-Bukhari und vielen anderen Büchern auch, dass مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النَّخْلَةِ مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ, das Gleichnis des Gläubigen ist wie eine Dattelpalme. Was auch immer du von ihr nimmst, es wird dir nützlich sein. Also der Gläubige, wo immer man mit ihm zu tun hat, man erfährt nur Gutes. Er ist anderen wohlwollend gegenüber, er ist kein Egoist, er ist nicht nur selbstbezogen, er ist nicht in sich selbst versunken. Er möchte und tut es dann auch, ist eine nützliche Erscheinung, eine nützliche Persönlichkeit. Ja, und wenn wir uns jetzt in diesem Bild mal sehen, das einmal das Gleichnis mit der Biene, andermal das Gleichnis mit der Dattelpalme, wo ist dann Gehorsam, Süße, Nutzen bringen? Ja, all diese Dinge, wenn Allah sagt, der Gläubige ist so, dann sollten wir uns auch nach diesem Bild formen. Da kommen wir zur nächsten Sura, mit Allahs Erlaubnis, mit Allahs Hilfe. Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Isra, die Nachtreise. Diese Sura wird auch Sura Bani Israel, die Kinder Israels, genannt. Und wir werden gleich sehen, warum das so ist. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Preis sei dem, der seinen Diener bei der Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ. Von der geschützten Gebetsstätte in Mekka zur fernsten Gebetsstätte, die heilige Moschee in Jerusalem. Und wie ist die Umgebung in Jerusalem, deren Umgebung wir gesegnet haben? Barakna, da ist Baraka. Und dorthin ließ Allah den Gesandten sallallahu alaihi wasallam reisen. Warum? Damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende und der Allsehende. Was bedeutet, dass die Umgebung dort gesegnet ist, also dass nicht nur die Erde dort fruchtbar und sehr ertragreich ist, sondern dass dort auch viele Propheten gelebt oder in diesem Ort gewesen sind und dort auch ihre Begräbnisstätte auch in diesen Gebieten ist. Das heißt, die schiere Anzahl von gesegneten Menschen hat auch die Umgebung gesegnet sein lassen. Ja, und wir wissen, dass dort eine unserer heiligen Moscheen steht. Allah hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Moschee in Mekka zu der Moschee in Jerusalem in einer Nacht durch die Allgewalt und Allmacht Allahs diese Reise ihm ermöglicht. Und in den Aussagen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in den Hadith-Büchern sind auch die Einzelheiten über diese wunderbare Reise vorhanden und aufgeführt, um einige der Zeichen Allahs dem Gesandten zu zeigen. Circa ein Jahr vor der Auswanderung des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, was wir Hijra nennen, also der Gesandte hat noch in Mekka gewohnt, waren die Umstände für den Gesandten und auch für die Gläubigen sehr, sehr hart geworden. Es sah wirklich so aus, als ob das Ende von dieser Bewegung von Islam, von der Geschichte des Islams, als ob das Ende schon in Sicht wäre. Es war eine sehr dunkle Zeit, es gab wenig Anlass zu denken, dass es bald anders sein würde. Und die Verfolgung und die Vertreibung von den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Erniedrigung, die Folter, die nahm immer mehr zu und hatte wirklich ein Ausmaß erreicht. Und der gewährte Allah seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Nachtreise und die Himmelsfahrt, al-Isra wal-Mi'raj. Und darin lag ein großer Trost, eine große Motivation, eine große Ehre für den Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und sind viele, viele Dinge passiert. Viel wurde dem Gesandten gezeigt, sallallahu alaihi wasallam. Und bei der Isra, bei der Nachtreise, als der Gesandte also in Jerusalem sich dann befunden hat, betete unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, vor allen Propheten. Betete er vor als Imam, als Vorbeter. Und das war ein großes Zeichen von Allah für unseren Gesandten, dass seine Gesandtschaft die letzte sein würde und dass seine Gesandtschaft eine erfolgreiche sein würde. Ja, und Allah hilft also seinen Dienern und gibt ihnen Trost und spendet Mut auf diese Art und Weise. Und das war natürlich eine große, große Ehre und Aufschwung für unseren Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und somit für alle Gläubigen, die ihm folgten. Und wir gaben Musa alaihi salam die Schrift und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels. Nehmt euch außer mir keinen Sachwalter. O ihr, die Nachkommenschaft derer, die wir mit Nuh alaihi salam trugen, gewiss, er war ein dankbarer Diener. Und wir haben für die Kinder Israels im Buch entschieden, ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Also vor uns, vor der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waren die Träger des Buches, die Träger der Botschaft Allahs, der Botschaft Gottes, waren die Kinder Israels. Ihnen wurde die Tora gegeben, worin Rechtleitung für die Menschen war, Rechtleitung für Bani Israel war. Und für uns waren sie also die, die diese große Aufgabe, Ehre, aber auch Verantwortung tragen durften. Und als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, also vor allen Propheten vorbetete in dieser Nachtreise bei Isra in der Moschee von Jerusalem, dann wurde somit also klar, dass Bani Israel nun diese Stellung verlor und dieses, wir können vielleicht sagen, dieses Zepter der Verantwortung, Träger der Botschaft Allahs zu sein, Träger des Buches Allahs zu sein, diese Verantwortung nun der Umma, der Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam übergeben wurde von Bani Israel auf Banu Ismail, auf den Nachkommen des anderen Sohnes Ibrahim alaihi salams Ismail, der Vorfahre der Araber, die in Mekka und der Umgebung sich niedergelassen hatten. Und für sie gilt also genauso nicht außer Allah einen Wakil nehmen, einen Sachwalter, dem ihr völlig vertraut, dem ihr alles übergebt. Und das ist ein großer Grund für Verderb in Menschen, wenn sie dies nicht mehr tun. Wenn sie anfangen, anderen Dingen vertrauen, außer Allah. Ja, und es wird nochmal erwähnt, dass ihr seid doch die Nachkommen von Nuh a.s. Und Nuh a.s. war ja ein dankbarer Diener. Und dann steht es also auch euch zu, dass auch ihr dankbar seid. Und dann heißt es, dass also in der Tora schon vermerkt war, dass sie, Bani Israel, so handeln würden. Nämlich wie? Ihr werdet gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Das Volk oder die Gemeinschaft, die Träger des Buches von Allah ist. Ihr Verderb und ihr Fassad und ihr Unheil ist dann auch ein Unheil religiöser Art. Wenn sie das Buch Allahs verlassen und auf ihre Propheten nicht hören und ihre Propheten sogar bekämpfen, dann ist das, was hier angesprochen wird, ihr werdet zweimal Unheil stiften. Dadurch, dass ihr euch nicht an das haltet, was Allah euch anvertraut, übergeben, euch zur Verantwortung gemacht hat. Und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit. Und manche haben das auch ausgelegt. Uluwun heißt auch Höhe. Also Überheblichkeit oder auch mächtige Höhe erreichen. Also viel Macht auch mal haben. Und diese beiden Dinge werden ganz gewiss zweimal auf der Erde geschehen. Wie heißt es weiter? Wenn nun das Versprechen von ersten der beiden Male eintrifft, schicken wir gegen euch Diener von uns, die eine starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den Wohnstätten hindurch ein und das ist ein Versprechen, das sicher ausgeführt wird. Subhanallah. Also von den beiden oben genannten zwei Malen wird jetzt hier also das erste Mal angesprochen. Und wie passierte das? Ja, nochmal, wenn ein Träger, ein Hamilul Kitab, ein Volk, das das Buch Allahs entgegengenommen hat und damit eine unglaublich große Verantwortung entgegengenommen hat. Es soll nämlich jetzt nicht nur das Leben, Lernen, Leben aus dem praktizieren, was im Buche steht, sondern auch noch anderen überbringen. Wenn diese Gemeinschaft dann einen moralischen, religiösen Verfall erleidet, dann wird ihm die Barmherzigkeit Allahs verwehrt. Allah erhebt die Hilfe, die von ihm kommt, erhebt er von ihnen hoch, nimmt sie weg und er lässt zu, dass andere Völker und Gemeinschaften über sie kommen, über sie herrschen. Und Allah macht das, damit diese Gläubigen zu dem zurückkehren, aufwachen, wozu Allah sie gerufen hat. Wenn sie dies dann nicht tun, dann erlässt Allah über sie Tyrannen, Jababira, Tyrannen, die über sie mit einer Tyrannei herrschen. Und in der Geschichte von Bani Israel ist da besonders bekannt und die Ausleger neigen dazu, dies so auszulegen, diese Aya, dass wann war dieses erste Mal von beiden Situationen, wo sie so Unheil stifteten und Allah dann was gemacht hat, erlassen wir oder schicken wir gegen euch Diener von uns, die eine starke Gewalt besitzen, sie dringen zwischen den Wohnstätten hindurch ein. Ja, und warum macht man das? Um zu vernichten, um zu vertreiben, um das Volk zu unterjochen. Wann ist das passiert? Das war ein besonderes Ereignis in der Geschichte Israels, eine Epoche in der Geschichte der Kinder Israels, die Epoche, die als babylonisches Exil auch genannt wird und der König Nebukadnezar sich über sie ermächtigte, sie zwang, ins Exil zu gehen. Er war der Herrscher des, was wir heute Irak nennen würden, der Herrscher Babylons. Fajasu khilal ad-diyar, und sie drangen in den Wohnstätten ein und brachten große Vernichtung über das Volk Bani Israel. Und das ist die Sunna Allahs, die Art und Weise Allahs. Und das waren die Muslime von damals, das dürfen wir auch nicht vergessen. Allah hat das mit Gläubigen zugelassen, dass das passiert, damit sie zu dem zurückkehren würden, wofür Allah sie eigentlich auf die Erde geschickt hat. Ja, ihr seid Träger des Buches. Ihr müsst so und so und so handeln und nicht das verlassen, was Allah euch angeboten hat. Da gibt es auch viele Einzelheiten natürlich, wie es in geschichtlichen, historischen Ereignissen ist. Es gibt manchmal auch Einzelheiten, die anderswo nicht aufgeführt werden oder umstrittene Einzelheiten. Es wird überliefert in den historischen Quellen, dass es zwei Angriffe von Nebukadnezar gab. Beim ersten war seine Macht über die Kinder Israels noch nicht so groß und er nannte viele Menschen aus Bani Israel. Wir können sagen Muslime, das waren die Folger von Musa a.s. Also viele Menschen aus Bani Israel, die Allah ergebene Diener waren, aber Allah hatte zugelassen, dass dieser König Macht über sie erlangte. Wir haben eben schon erklärt, wann das so ist, wann Allah das so erlaubt. Und Allah prüft, wen er will. Das erste Mal seine Macht über sie noch nicht so stark war und er ernannte viele aus den königlichen Familien, ernannte er für die politischen Positionen auszufüllen, viele Menschen aus Bani Israel. Und ihnen war das Verwaltungsrecht also gegeben. Sie durften sich selber verwalten. Und ihr Prophet Jeremia soll ihnen geboten haben, dass noch müssen wir diese Herrschaft von diesen für Sie Nichtgläubigen ertragen und akzeptieren und verbessert euren eigenen Zustand, verbessert euch religiös, moralisch, kehrt zurück zu Allahs Buch und wenn dann eure Kraft wiederhergestellt ist, dann könnt ihr diesem Feind, diesem Unterjocher entgegnen. Doch dann entstanden solche Positionshalter, einflussreiche Menschen, die den innerhalb von Bani Israel, die den, wir würden heute sagen, Nationalstolz, ja, damals wurde das noch nicht so so definiert, aber die diesen Nationalstolz in Anführungsstrichen diesen erregten und das Volk dazu ja aufstachelten, um es sehr negativ auszudrücken, dass wie können andere über uns herrschen und wir sind doch die Auserwählten und wir sind doch von Allah die Bevorzugten. Und bis wirklich es zur Rebellion kam, das wird nicht in allen Quellen aufgeführt, aber es ist eine starke Meinung, eine historische Meinung, bis es wirklich wieder zur Rebellion kam und dann der vernichtende Schlag von Nebukadnezar dann schließlich gemacht wurde. Und bei diesem zweiten Angriff gab es wirklich komplette Zerstörung. Und als sie dann schließlich einsahen, dass sie fehlgegangen waren, dann kehrten sie zu Allah zurück. Und was ist dann passiert? Der persische König Kyros, Allah gab, wie können das so sagen, Allah gab in seinem Herz Barmherzigkeit ein und er griff dann die Babylonier an und versprach, Bani Israel zu befreien. Und für eine Zeit ging es ihnen dann halt relativ gut. Sie lebten dann, ihnen war vieles wieder erlaubt, sie konnten wieder vieles praktizieren, dadurch, dass ein anderer Herrscher sie von dem Joch des anderen Tyrannen befreit hatte. Ja, so kann Allah manchmal die Hilfe schicken. Und für eine Zeit war dann also ein religiöser Aufschwung, bis das Verderb sich wieder einstellte. Und das ging dann so weit, ein paar Jahrhunderte später, bis dass sie sogar den Propheten Yahya alaihi salam töteten. So wird es in den Schriften auch wiedergegeben. Und wir wissen alle, dass sie Isa alaihi salam töten wollten, doch Allah hat ihn davor bewahrt. Und der Verfall war also so weit geschritten, dass dann Allah einen anderen Tyrannen gegen sie erließ und das war dann der römische Herrscher Titus, der über sie kam und sie wirklich wieder in alle Windrichtungen zerstreute. Sie mussten fliehen, sie mussten ihre Häuser verlassen. Allah möge uns alle bewahren vor solch einem, dass Allah zulässt, dass es uns, unseren Brüdern und Schwestern auf der Welt so ergeht. Warum wird das alles hier erwähnt für uns? Ich meine, das ist Koran, Hudan lil Muttaqin, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Inwiefern finden wir hierin Rechtleitung für uns? Nämlich, dass derjenige, der Hamil al-Quran, der Träger des Korans ist, für ihn heißt es hier, aufgepasst. Wenn ihr euch nicht rechtens verhält, dann wird Allah über euch das erlassen, was er über andere erlassen hat, die sich auch nicht rechtens verhalten haben. Und alle, die dann lieber zu der Annahme neigen, dass nein, wir sind wunderbar, wir müssen uns nicht großartig verbessern, wir sind Opfer, alle sind gegen uns, weil wir so vollkommen und so toll sind und man verschwört sich ja gegen uns und wir sind ja eigentlich Auserwählte und wir sind ja was ganz Besonderes und wir sind besser als alle anderen, egal wie wir eigentlich handeln. Ja, und dann, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran schon versprochen und das ist das Gesetz Allahs, dass Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis das Volk ändert, was in ihm selbst ist. Ja, und das Diesseits ist ein Ort der Prüfung. Das wer ändert sich und wer tut es nicht. Und zu den Prüfungen gehört, dass man mal die Unterhand und mal die Oberhand hat. Hierauf geben wir euch wiederum die Oberhand über sie und wir unterstützen euch mit Besitz und Söhnen und machen euch zahlreicher. Wenn ihr Gutes tut, tut ihr Gutes für euch selbst. Und wenn ihr Böses tut, ist es auch für euch selbst. Wenn nun das Versprechen von letzten Mal eintrifft, so sollen sie eure Gesichter entstellen und die Gebetsstätte betreten, wie sie diese das erste Mal betraten und das, worüber sie Macht erlangt haben, völlig zerstören. Also wer Böses tut, das schadet nur ihm. Wer Gutes tut, das nützt nur ihm. Und wie gesagt, als dann dieser Herrscher Titus kam, dann wurde noch nicht mal ihre Gebetsstätte geachtet. Es gab völlige Zerstörung und Vernichtung. Ihr Buch wurde verbrannt in Massen. Und ich meine, wenn vor einem Volk ihr heiliges Buch verbrannt wird, dann ist das doch ein unglaublicher Spiegel für sie. Das, wo stehen wir? Ja, und wir wissen, wir leben auch in Zeiten, wo solche Reden schon zu hören sind, das heilige Buch von Menschen zu, ich kann es gar nicht aussprechen, Ja, aber was kann es für einen Gläubigen Schlimmeres geben, als dass sein Buch vor seinen Augen geschadet wird? Ja, und warum hilft Allah nicht einfach? Warum hilft Allah nicht einfach? Allah könnte doch mit einem Wort alles auf einmal zu unseren Gunsten entscheiden und sich das Blatt einfach wenden lassen. Warum? Weil der Verderb in uns schon so weit fortgeschritten ist, dass kein Sturm, kein Wind uns zu ändern vermag. Die Gefühlskälte, die sich in uns ausgebreitet hat, die nimmt noch mehr zu. Und solche hartherzigen Menschen, wie sollen sie dann geheilt werden, außer dass sie in die Hitze der Prüfung geworfen werden? Allah möge uns alle bewahren. Ja, außer wenn sie natürlich Tauba machen würden und zu Allah zurückkehren würden und Allah kann die Umstände mit einem Wort für seine Diener ändern. Deswegen heißt es, vielleicht erbarmt euer Herr sich eurer. Doch wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren auch wir zurück. Also wenn ihr wieder ablasst vom richtigen Weg, wenn ihr euch wieder dem religiösen Verfall hingebt, dann kehren auch wir zurück und ihr werdet wieder bestraft und wieder geprüft werden. Und wir haben die Hölle für die Ungläubigen zum Gefängnis gemacht. Allah. Was für eine Ankündigung. Denn Allah wird euch wieder einen Tyrannen über euch schicken. Allah wird euch wieder prüfen. Und wenn nicht hier, dann werdet ihr im Jenseits. Ja, das Gefängnis, die Hölle wird den Ungläubigen zum Gefängnis gemacht. Allah möge uns bewahren. Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Und dass wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe bereitet haben. Was ist also die Lösung? Jetzt haben wir über die Problematik gelesen. Und Allah wird, wenn ihr wieder ablasst, wird Allah auch wieder zurückkommen zu dieser eurer Prüfung. Was ist also zu tun? Zurück zum Koran. Alle Muslime müssen zurück zum Koran kehren. Sie müssen danach sich selber richten, sich darin spiegeln, sich damit verbessern, damit andere bereichern. Und wenn sie dies nicht tun, dann haben wir gelesen, was Allah darüber zu sagen hat. Der Mensch ruft zu Allah um das Schlechte, wie er um das Gute ruft. Der Mensch ist ja stets voreilig. Wieso ruft der Mensch zum Schlechten? Hier ist eigentlich die Voreiligkeit des Menschen erwähnt. Die Voreiligkeit des Menschen. Und Ajal ist, dass man etwas beeilen will, bevor die Zeit dafür gekommen ist. Hier, zum Beispiel eine Schwangerschaft von einem Menschen ist nun mal 9 Monate von einem menschlichen Kind, von einem Baby. Und jetzt zu versuchen, vor der Zeit irgendwie das Kind schon, die Mutter zur Entbindung zu bringen, dann schadet das nicht nur dem Kind, sondern auch der Mutter. Und weil der Mensch nun mal so voreilig ist und nicht warten kann und alles schnelle Ergebnis sehen will, denn genauso eilfertig, wie er um Gutes bittet, so aus Eilfertigkeit. Und wann macht er das? Wenn er frustriert ist, wenn er die Hoffnung verloren hat, wenn er von Prüfungen umgeben und umzingelt ist, wenn er verzweifelt, wenn er von Schwierigkeiten überwältigt ist, dann bittet er für sich sogar um das Schlechte. Ja, habt ihr bestimmt schon mal beobachtet oder vielleicht selber auch an euch selber erlebt, dass man manchmal sagt, da würde ich doch lieber sterben. Oder sogar für die eigenen Kinder ein schlechtes Bittgebet herabruft. Oder für die Familie. Oder für die eigene Gesundheit. Oder für andere. Soll der doch das und das erleben? Ja, und dann sieht man, dass wir nicht weit vorausschauend sind, dass wir voreilig sind, dass wir etwas nicht zu Ende denken. Und Allah sagt, der Mensch ist ja stets voreilig. Und wir haben die Nacht und den Tag zu 2 Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Ja, in dieser Welt gibt es nicht nur Tag und Licht. Es gibt nicht nur gute Zeiten. Nein, mal müssen auch dunkle Zeiten da sein und Höhen und Tiefen passieren. Und das ist alles Teil des Diesseits. Und das muss akzeptiert werden. Diejenigen, die nur im Licht leben wollen und nie schwere Zeiten und Dunkelheit und Nacht erleben wollen, ja, die werden diese Welt niemals verstehen und die werden immer frustriert sein und die werden genau so sein, wie Allah eben beschrieben hat, dass sie voreilig sind und sich für sich das Schlechte herabrufen. Und wenn dann mal Tag ist und gute Zeiten sind und Helligkeit und Licht, dann was soll man machen? Litabdaru min fadlihi, damit ihr von seiner nach seiner Huld trachtet. wenn der Tag dann ist, dann tut das, was man am Tag zu tun hat. Arbeitet, bemüht euch, versucht, seid bestrebt, seid fleißig in dem, was ihr tut. Strebt nach der Huld Allahs. Und wenn die Nacht hereinbricht, dann wartet auf den Tag. Und in beiden ist eine Weisheit Allahs. Ja, intidar al-faraj, das Warten auf die Erlösung Allahs, ist eine Ibadah. Man befindet sich in gottesdienstlicher Handlung, wenn man darauf wartet, dass Allah ein Problem für einen löst, eine Schwierigkeit von einem erhebt. Und damit wird auch die Zeit berechnet. Also in beiden, in diesen und diesen, ist ein großer Nutzen. Wir können die Zeit berechnen, wir können planen, wir können bemessen, wir können vorausschauen. Für Jahre können wir schon sagen, wann etwas wahrscheinlich mit Allahs Hilfe passieren wird. Jeder hat eine Aufgabe, jeder hat eine Rolle zu übernehmen. Alles hat seinen Platz in dieser Schöpfung. Jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinen Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wir haben jedem sein Vorzeichen an seinen Hals befestigt. Wörtlich würde das auch heißen, seine Werke und sein Schicksal. Und das bedeutet eigentlich, wir wissen, dass das Thema des Schicksals ist eins, wo einfach unsere Denkmasse, unsere Fähigkeit von Vorstellung und ja, unsere menschliche Begrenztheit, etwas zu verstehen, etwas umfassen und erfassen zu können, die reicht einfach nicht darüber aus. Und man sollte nicht zu tief in dieses Thema eingehen. Aber kurz angedeutet bedeutet diese Eier, dass wie du sähst, so erntest du. Und jeder ist am Ende verantwortlich, wie es ihm selber ergehen wird. Ja, jedem haben wir seine Werke und sein Schicksal an ihn selber geheftet. Ja, das bedeutet so ungefähr dieser Vers. Lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Subhanallah. Also Allah schickt die Strafe, bis die Botschaft die Menschen erreicht hat. Und wenn wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, zu freveln. Und wer lebt normalerweise in einer Gemeinschaft üppig? Das sind die, denen es gut geht, finanziell, die eine Stellung haben, denen es finanziell gut geht, sind meistens auch mächtiger und auch gebildeter als die anderen, ja, im Allgemeinen. Und denen ist halt auch gewährt, dass sie üppig leben. Und wenn die Elite in einer Gemeinschaft, in einem Volk Moral verliert, religiösen Verfall erleidet, ja, das ist ein ganz gefährliches Zeichen für eine Gemeinschaft, dass nun ihr Niedergang in Sicht gekommen ist. Wir befehlen denjenigen, die in ihr üppig leben, zu freveln und dann freveln sie in ihr. So bewahrheitet sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Subhanallah. Wie viele Geschlechter nach Nuh haben wir vernichtet? Und es genügt, dass dein Herr die Sünden seiner Diener wohl kennt und sieht. Wer immer das Schnelleintreffende will, dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Ja, weil er hat ja für das Jenseits nichts getan und deswegen wird er dort auch nichts Nützliches für sich vorfinden. Wer das Jenseits will und sich darum bemüht, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wird für ihr Bemühen gedankt. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Also hat sich so darum bemüht, wie man sich dafür bemühen sollte oder muss. Jemand will zum Beispiel einen hohen Turm besteigen, dann muss er ja alle Stufen bis dahin hinter sich legen. Er kann nicht nur die Hälfte der Stufen erklimmen und dann sagen, ich bin oben angelangt. Nein, manche Dinge brauchen entsprechende Bemühungen und wer sich für das Jenseits bemüht hat, wie es sein soll, sich dafür zu bemühen, was verspricht Allah ihm, wie es ihm zusteht, wobei er gläubig ist, denen wird für ihr Bemühen gedankt. Sie alle, diese und jene unterstützen wir mit etwas von der Gabe deines Herrn. Und die Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt. Sie alle, diese und jene, also der eine, der immer nur das Schnelleintreffende will, also nur das Diesseits will, und der andere, wer das Jenseits will und sich dafür bemüht und dabei gläubig ist. beiden geben wir, was sagt Allah hier? Wir unterstützen beide mit etwas von der Gabe deines Herrn. Das heißt, im Diesseits kriegen sie beide. Und die Gabe deines Herrn wird nicht verwehrt. Aber im Jenseits kriegen nur die, die für das Jenseits auch sich bemüht haben. Das heißt, derjenige, der für das Jenseits arbeitet, hat eigentlich beide Welten gewonnen. Und derjenige, der für das Diesseits arbeitet, hat nur das Diesseits bekommen und im Jenseits wird er nichts vorfinden. Wer für Akhira, für das Jenseits arbeitet, erhält damit auch sein Diesseits. Schau, wie wir die einen von ihnen vor den anderen auszeichnen. Aber das Jenseits ist wahrlich größer an Rangstufen und größer an Auszeichnungen. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen. Ja, sonst ist ja auch keiner da, der uns alles vergibt, wenn wir bereuen, der uns mit allem versorgt, der uns belohnen wird, der, zu dem wir zurückkehren werden. Das ist ja nur Allah, deswegen setze keinen Gott neben Allah. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen. Also Allah hat bestimmt, nämlich was? Erstens, dass ihr nur ihm dienen. Und was noch? Und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pfui, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Nachdem Allah sein Recht, dass nur er alleine angebetet wird, erwähnt er das وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا und zu den Eltern nicht nur gerechte Behandlung, wir haben ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, über Adel und Ihsan, nicht nur gerecht, sondern Ihsan, die beste Behandlung, die es gibt, die möglich ist. Und besonders gute Behandlung, wenn einer von ihnen oder beide ein hohes Alter erreichen. Und zu welchem Ausmaß gute Behandlung, dass man noch nicht mal uff oder fui oder ich habe jetzt genug oder irgendein Ausdruck, noch nicht mal ein ganzes Wort, sondern nur ein Ausdruck, ein Seufzer von der ausdrückt, dass man genug hat oder dass man die Geduld verliert. Nein, wala tanharhuma und fahre sie nicht an, schimpfe sie nicht. Sondern wie soll man mit Eltern verfahren, auch wenn sie schon ein hohes Alter erreicht haben, sagt zu ihnen ehrerbietige Worte. Betet keinen an außer Allah. Wala ta'budu. Alla ta'budu, dass ihr keinen anbetet. Und Ibadah, gottesdienstliche Handlung, ist alles, was für die Zufriedenheit Allahs getan wird und seiner Anordnung gemäß ist. Ob es jetzt laut oder geheim, in Tat oder Gedanken ist. Ja, das ist also ein umfassender Ausdruck. All diese Dinge sollen nur für Allah allein sein. Und dass die Eltern, nochmal, nicht Gleiches für Gleiches, sondern Ihsan, die beste und schönste Behandlung, die es möglich ist. Und dass das Alter hier erwähnt wird, wir haben schon mal über das Alter gesprochen und die Tatsache, dass man im Alter nicht nur körperlich schwach ist, sondern auch emotional schwach werden kann. Manche ältere Menschen werden wirklich wieder wie Kinder. Sie sind leicht reizbar, sie fangen schnell an zu weinen, sie zeigen ihre Ungeduld, sie zeigen, dass sie keine Kraft mehr haben zu warten, sie wiederholen sich vielleicht öfters. Wessen Aufgabe ist es nun, Geduld zu zeigen? Die Aufgabe unserer, der Kinder. Und zwar in einem solchen Ausmaß Geduld zu haben, dass wir noch nicht mal sagen, uff. Ja, warum sagt man uff? Man will damit sagen, ich habe genug. Ich kann nicht mehr. Oder das musste doch jetzt wirklich nicht sein. Nein, niemals zeigen, dass man genug hat. Wenn man auch mal genug hat, weil man auch ein Mensch ist, dann auf keinen Fall zeigen, wenn die Eltern die Medizin nehmen oder nicht. Oder zum fünften Mal die Mahlzeit verweigern. Dann auch nicht ihnen überheblich begegnen, sondern trotzdem mit Demut und Ehrerbietung begegnen. Sagt zu ihnen ehrerbietige Worte, mit Ehrerbietung ihnen begegnen. Vor Eltern nicht eine hohe Nase zeigen, auch wenn man sie vielleicht im Wissen oder im Besitz übertroffen hat und weitergekommen ist. Meine Eltern waren ja einfache Leute und ich habe es zu etwas gebracht. Nein, vor ihnen hat Überheblichkeit keinen Platz. Vor ihnen trotzdem immer dieses Bild malen, dass nein, ihr wisst besser. Ihr habt mehr Erfahrung. Und nicht nur das, sondern auch Bittgebete für sie machen und sagen und senke für sie aus Barmherzigkeit die Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sehr schöne Dua. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. O mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Euer Herr weiß sehr wohl, was in euren Innersten ist. Wenn ihr rechtschaffen seid, so ist er gewiss für die sich zu ihm stets Bekehrenden allvergebend. Ja, auch für die weil hier werden die erwähnt, die zu Allah zurückkehren. Wenn man jetzt vorher, also aus Unwissenheit oder weil man das nicht als wichtig empfand, die Eltern übel behandelt hat, Allah sagt, es ist immer noch die Gelegenheit, kehrt um und Allah wird es übersehen und euch vergeben. Manche sehen ja nach sehr langer Zeit überhaupt erst ein, dass ich habe meinen Eltern vielleicht Übles angetan oder nicht ihrem Recht entsprechend behandelt und vielleicht sind diese Eltern sogar schon verstorben. Was soll man auch tun, wenn die Eltern wirklich mal hier und da einen Fehler gemacht haben? Ja, dann ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man sich wirklich hinstellt vor Allah und zugibt und verkündet, dass ich habe meinen Eltern vergeben, das Herz reinigt und dann wird Allah einem auch das Gelingen schenken, dass man den Eltern Gutes tun kann, dass man diese Lücke füllen kann, ihr Recht ihnen geben kann und sich selber damit wirklich das Paradies verdienen kann. Ja, weil wenn sie nicht zufrieden sind, dann ist die Sache nicht beendet. Und wenn sie schon verstorben sind, dann, wie gesagt, man kann immer noch Bittgebete für sie machen, Almosen in ihren Namen geben, sich selber so verhalten, dass man selber ein bleibender Almosen für die Eltern ist, wenn sie euch Gutes beigebracht haben und ihr das weiter praktiziert. Und Eltern sind ja auch Menschen, weil wir haben eben dieses Vergeben der Eltern auch angesprochen und auch sie haben Fehler getan und unsere Aufgabe ist jetzt nicht, sie zu erziehen, sondern wir müssen unsere Pflicht tun und Allah hat uns unsere Pflicht sehr deutlich erklärt, behandelt sie auf die beste Art und Weise. Und natürlich, hier geht es um Tafsir von Koran, um eine Erklärung von dem, was hier steht. Und natürlich sind hier Dinge angesprochen, die sich im normalen Bereichen abspielen. Natürlich dort, wo ein regelrechter Missbrauch vorliegt und Kindern wirklich Schaden zugefügt wird, das ist natürlich außerhalb des normalen Rahmens. Und auch mit diesen Dingen geht der Islam dementsprechend dann um. Wir sprechen hier von dem, was in Familien halt und unter Menschen nun mal passiert. Es ist nicht immer alles rosa und schön und wir erwarten von uns nicht Perfektion und sollten dementsprechend auch von anderen nicht Perfektion erwarten.